Wir sind ein Volk, hör ich noch den Schrei. Doch diese Worte sind dort nichts mehr wert. Aus unserem Volk wird ein Vielvölkerbrei. Die deutsche Leitkultur ist völlig verzehrt. Germanisches Erbgut wird dauerhaft zerstört. Denn in uns erwerben ihre größte Gefahr. Wenn wir uns unserer Wurzeln besinnen, ist das das Ende der One World Mafia. Gedenkt eurer Väter und gedenkt der großen Zeit, wo Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit. Wo Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu, stets leuchtet deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Migranten sollen unsere Rettung sein. Das Ergebnis wird uns als Volk nicht erhalten. Sie wollen uns als homogene Gemeinschaft entzweien. Schaut euch doch mal um in unseren Städten. Wessen Fahne in den Straßen jetzt weht? Deutsch sprechende Menschen suchst du bald schon vergebens. Und wenn wir jetzt nicht handeln, ist bald alles zu spät. Gedenkt eurer Väter und gedenkt der großen Zeit, wo Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit. O Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu, stets leuchtet deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Gedenkt eurer Väter und gedenkt der großen Zeit, wo Deutschlands gutes Ritterschwert gesiegt in jedem Streit. O Deutschland hoch in Ehren, du heiliges Land der Treu, stets leuchtet deines Ruhmes Glanz in Ost und West aufs Neu. Zum Herrn erhebt die Herzen und zum Herrn erhebt die Hand. Gott schütze unser teures, geliebtes Vaterland. Es sind die alten Schwerter noch, es ist das deutsche Herz. Man zwingt uns nimmer mehr ins Joch, sie dauern aus wie Erz. Herzen wie Erz. Herzen wie Erz.